Pang Gyuan, der als Stellvertreter des südkoreanischen Präsidenten fungiert, redet von der Provokation des Nordens und der Maßnahme zur Lage der Amtsenthebung und propagiert in der südkoreanischen Gesellschaft die Auseinandersetzung mit der TVRK. Als das Urteil über die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye verkündet wurde, wies er sofort den Verteidigungsminister Han Min-gu und den Außenminister Yoon Bong-se an, volle Vorbereitungen für die sofortige Entgegnung gegen jede Provokation des Nordens zu treffen und die südkoreanisch-amerikanische Zusammenarbeit und die mit Verbündeten gegen die Provokation des Nordens mit Atomwaffe und Rakete zu verstärken. Beim sogenannten Gespräch gegenüber der Bevölkerung in Bezug auf die Amtsenthebung von Park Geun-hye sprach er böswillig von der Bedrohung durch den Norden mit Atomwaffen und Raketen. Auf einer Sicherheitssitzung faselte er von der möglichen Provokation des Nordens und wies die Armee an, sich in Alarmbereitschaft zu halten. Im Kommandostab des Hauptgesamtstabes sagte er, dass infolge des Beschlusses des Verfassungsgerichtes über die Amtsenthebung der Präsidentin eine außergewöhnliche Notlage entstanden sei und dass es notwendig sei, in voller Bereitschaft zur Sicherheit zu stehen, damit der Norden keine unbesonnene Provokation verüben könne. Die tollwütige Handlung Pang Gyuans für die Auseinandersetzung mit dem Norden erreicht den Höhepunkt.